Abschnitt 40 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 40. Justizirrtümer Teil 3. Die Geschworenen traten nach Mitternacht in Beratung. Nach einer halben Stunde traten die Geschworenen wieder in den Saal. Der Obmann verkündete, die Geschworenen haben die Schuldfrage bejaht. Staatsanwalt Aul beantragte eine Zuchthausstrafe von 7 Jahren und 10 Jahre Ehrverlust. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz bat um eine mildere Strafe. Angeklagte von Häusler: »I bitt Sie, ich bin unschuldig.« Der Gerichtshof verurteilte die Angeklagte zu 6 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Händeringend beteuerte die Angeklagte nochmals, unschuldig zu sein. Mehrere alte Damen drückten ihr zum Abschied die Hand, als sie stolz aufgerichtet sich abführen ließ. Die Sitzung schloss um 1.22 Uhr nachts. Vor dem Justizpalast hatten sich große Menschenmassen angesammelt, die begierig auf das Urteil warteten, das vielfach große Befriedigung erregte. Als die Angeklagte im verschlossenen Gefangenenwagen nach dem vom Justizpalast entfernt gelegenen Untersuchungsgefängnis transportiert wurde, johlte und pfiff die Menge und bewarf den Gefangenenwagen mit Steinen. Die gegen das Urteil eingelegte Revision wurde vom Reichsgericht verworfen. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. von Panwitz, betrieb unablässig und schließlich auch mit Erfolg das Wiederaufnahmeverfahren. Elise von Häusler war außerdem vom Zivilgericht verurteilt worden, an Minna Wagner 3000 Mark Entschädigung zu zahlen. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig geworden. Inzwischen war Minna Wagner gestorben. Auf Antrag des Rechtsanwalt Dr. von Panwitz wurde die Leiche der Wagner seziert. Die Sektion ergab, dass in der Leiche eine Salzsäurevergiftung nicht gefunden wurde. Die Brechanfälle, so erklärten die Ärzte, müsse die Wagner simuliert haben. Von Salzsäure sei im Körper keine Spur vorhanden gewesen. Auf Beschluss des Bayerischen Oberlandesgerichts wurde das Wiederaufnahmeverfahren beschlossen und Elise von Häusler im November 1905 aus dem Zuchthause entlassen. Sie hatte also 7 Monate in Untersuchungshaft und 2,5 Jahre im Zuchthause zugebracht. Am 25. Oktober 1906 hatte sich Elise von Häusler im Wiederaufnahmeverfahren nochmals vor dem Schwurgericht des Landgerichts München I zu verantworten. Die Angeklagte war inzwischen 58 Jahre alt geworden. Sie sah stark gealtert aus. Die Spuren des 2,5-jährigen Aufenthalts im Zuchthause waren auf ihrem Gesicht unverkennbar. Sie war schlicht gekleidet und brach auf der Anklagebank wiederholt in Tränen aus, während sie in der ersten Verhandlung eine große Ruhe zeigte. Die Angeklagte versicherte auf Befragen des Vorsitzenden unter heftigem Weinen, dass sie unschuldig sei. Sodann äußerte sich die Angeklagte über die Minna Wagner. Die Wagner habe getrunken, obwohl sie nach ihrer eigenen Angabe einen schlechten Magen gehabt habe. Wiederholt seien viele Flaschen Bier leer gewesen, und da sie die Wagner im Verdacht hatte, die Flaschen ausgetrunken zu haben, machte sie ihr Vorhaltungen. Dass die Wagner daraufhin gedroht habe, sich im Ministerium über die Angeklagte zu beschweren, sei unwahr. Sie könne sich nicht mehr an lieblose Äußerungen erinnern, die sie über die Wagner sowie über die Stiftsdamen getan haben solle. Des Weiteren äußerte die Angeklagte den Verdacht, dass die Wagner im Komplott mit der Stiftsdame Lotz gehandelt habe, mit der sie, Angeklagte, verfeindet war, weil sie der Lotz verboten hatte, unanständige Gespräche bei Tisch zu führen. Köchin Marie Holzapfel bekundete als Zeugin, sie war bei dem Ingenieur Lippmann bedienstet, als die Minna Wagner von diesem aus Mitleid als Dienstmädchen aufgenommen wurde. Die Wagner zeigte sich bald sehr naschhaft und verlogen. Eines Tages hatte sie einen Streit mit ihr. Nachts darauf wurde sie, Zeugin, von ihrem Dienstherrn geweckt, sie solle die Gashähne schließen, die von der Wagner geöffnet worden seien. Ein anderes Mal soll die Wagner eine Suppenschüssel mit Petroleum beschmiert haben. Die Feststellung des Verteidigers, dass 3 Wochen vor dem kritischen Tage im Stift auf Rechnung von 3 Stiftsfräuleins 241 Flaschen Bier getrunken worden seien, erregte allgemeine Heiterkeit. Alsdann wurde die 64 Jahre alte, sehr gebrechliche Stiftsdame Neudecker vernommen, die an das bayerische Ministerium eine Eingabe zugunsten der Angeklagten gerichtet hatte. Es hieß in der Eingabe, es sei unerhört, dass man annehmen könne, die Oberin von Häusler hätte die Tat begangen. Die Angeklagte erklärte zu der Eingabe, sie selbst habe die Zeugin gebeten, dem Ministerium alles mitzuteilen, weil sie selbst doch nicht in eigener Sache schreiben konnte. Was die Zeugin zu schreiben hatte, habe sie ihr nicht gesagt. Eine weitere Zeugin bekundete, eine Stiftsdame habe mit Vorliebe ihren eigenen Kot in die Hand genommen, im Zimmer herumgetragen und anderen Damen unter die Nase gehalten. Ferner soll eine Dame bei Tisch zu einer anderen gesagt haben, »Sie haben aber heute ein mächtiges Vorgebirge.« Eine andere Zeugin erklärte, ein Stiftsfräulein sei als große Freundin von Likören und Schnaps bekannt gewesen, auch sei davon gesprochen worden, dass die Stiftsdamen gern Bier tranken. Es seien auch wiederholt Reibereien zwischen der Angeklagten und den anderen Damen vorgekommen. Eine von den Stiftsdamen habe ein Tagebuch über ihre Streitigkeiten mit der von Häusler geführt. Der Referent im Ministerium des Innern, Regierungsrat Dr. Castor, bekundete, die Angeklagte sei nicht liebevoll im Sinne christlicher Nachsicht und Geduld, wie es den Grundsätzen des Maximilianstiftes entspreche, mit den meist hochbetagten Damen verfahren, sondern roh, unfreundlich, heftig und hart zu ihnen gewesen. Das Verhalten der Angeklagten habe Anlass gegeben, sie mehrfach zu verwarnen. Fräulein Lotz, die, da sie krankheitshalber nicht erscheinen konnte, kommissarisch vernommen war, hatte bestätigt, dass sie der von Häusler sofort am selben Abend von der Erkrankung der Wagner Mitteilung gemacht und dabei den Verdacht geäußert hatte, jemand müsse der Wagner etwas in den Kaffee getan haben. Die Anklage hatte es nämlich als auffallend bezeichnet, dass die Angeklagte zuerst und von selbst von Kaffee und Salzsäure gesprochen habe, ohne dass zu ihr jemand vorher von dem Kaffee der Wagner gesprochen hätte. Der Arzt, der die Wagner zuerst behandelt hatte, bekundete, er habe nur festgestellt, dass eine Vergiftung vorliege. Er habe aber nicht konstatiert, dass es sich um eine Salzsäurevergiftung handele. Der Krankenhausarzt bekundete, er habe nicht den Eindruck einer schweren akuten Vergiftung gehabt. Er nahm an, dass es sich zum großen Teil um nervöse Erscheinungen handelte. Apotheker Dr. Rapp, er habe den von der Wagner ins Krankenhaus mitgebrachten Kaffeerest untersucht. Dieser habe 20-mal so viel Salzsäure enthalten, wie man vertragen könne. Eine Zeugin erklärte, die Wagner sei eines Meineids fähig gewesen. Einige Zeugen schilderten die Angeklagte als fleißig und zuverlässig, andere als klatschsüchtig, zänkisch und verlogen. Medizinalrat Dr. Stampf, ehemaliger Hausarzt des Stifts, bekundete, er hatte den Eindruck, dass die Angeklagte eine sinnliche Person mit perverser Veranlagung sei. Einzelheiten, auf die sich diese Annahme stützte, vermag er nicht anzugeben. Hofrat Dr. Med. Schröder hatte die Angeklagte in einem Berichte als leidenschaftlich, herrschsüchtig, lügenhaft und unzuverlässig bezeichnet. Er halte dieses Urteil, obwohl er es im Einzelnen nicht mehr zu begründen vermag, aufrecht. Es folgte sodann die Vernehmung der medizinischen Sachverständigen. Universitätsprofessor Dr. Schmidt, München. Er habe Minna Wagner operiert, und zwar 1903, kurz nach der ersten Gerichtsverhandlung. Es wurde eine deutliche Verengerung des Magenausgangs festgestellt, aber es fiel gleich auf, dass keine Spur von einer Verätzung vorhanden war. Auffallend war ferner, dass die Wagner erbrach, ohne über Magenbeschwerden zu klagen. Bei einer späteren Bauchöffnung wurde eine Verschiebung im Dickdarm gefunden. Nach Beseitigung dieses Übelstandes erholte sich die Wagner sehr schnell. Verletzungen an der hinteren Magenwand waren nicht vorhanden. Das spreche dafür, dass der angeblich vergiftete Kaffee nicht geschluckt worden sei. Wenn die Wagner die Salzsäure hinuntergeschluckt hätte, würde sie unmöglich bis zum nächsten Morgen auf den Arzt gewartet haben, weil die Salzsäure unsägliche Schmerzen verursache. Als Todesursache der Wagner gab Professor Dr. Meyer München eine große Eiterung der Bauchhöhle an, die bis zu den unteren Extremitäten gegangen sei. Erscheinungen von Vergiftungen wurden nicht festgestellt, nur eine schwere Infektion infolge eines Magenleidens. Dr. Med. Müller schilderte Minna Wagner ebenfalls als wenig wahrheitsliebend. Einmal sei sie betrunken heimgekommen. In der Hand hatte sie eine Puppe, die in der einen Hand einen Rosenkranz, in der anderen eine Giftflasche mit einem Totenkopf hatte. »Das ist die Häusler«, sagte sie auf die Puppe weisend. Das Dienstmädchen Sommer bekundete, dass die Wagner oft Blutspucken simuliert habe. Auch habe sie sich Heftpflaster auf das Gesicht geklebt und behauptet, sie hätte die Gesichtsrose. Schwester Frosch Feuchtwangen. Mehrere Kranke haben ihr erzählt, die Wagner habe sie mit Ohrfeigen bedroht für den Fall, dass sie verraten würden, wenn sie heimlich Speisen zu sich nehme. Kaufmann Gmöling Feuchtwangen. Die Wagner habe sich, nachdem sie von der ersten Verhandlung zurückgekehrt war, ein Fass Wein und später noch ein Fass Äpfelmost aus München kommen lassen. Beide Fässer seien auffallend schnell leer gewesen. Die Wagner habe oftmals Krampfanfälle gehabt. Zeugin Butzmann war in der ersten Verhandlung eine der Hauptbelastungszeuginnen. Sie war über 18 Jahre lang Wäscherin im Stift. Vorsitzender: Die Angeklagte soll öfter gefragt haben, ob der Wagner denn gar nichts fehle, dass sie herauskommen könne. Haben Sie das der Wagner wieder erzählt? Zeugin: Ja, ich sagte ihr auch, sie solle gehen. Sie antwortete: Weshalb denn? Es sei ja kein Anlass dazu. Einmal sagte ich zur Angeklagten: Das war doch eine teuflische Rache. Darauf erwiderte die Angeklagte: Sie glauben wohl, ich bin es gewesen. Im Garten sagte die Angeklagte einige Tage später zu mir: Beten Sie nur recht tüchtig, dass die Geschichte gut ausgeht. Sie bekommen etwas Schönes, wir gehen dann nach Altöttingen wallfahrten. Ingenieur Lippmann, früher in München, später Lehrer an der Königlichen Maschinenbauanstalt in Köln, bekundete: Ich habe unter dem Eindruck der öffentlichen Meinung Mitleid mit der Wagner empfunden und sie in meinen Haushalt genommen, wo sie mit leichter Hausarbeit und der Beaufsichtigung meines damals zweijährigen Kindes beschäftigt wurde. Sie machte zunächst einen sehr bescheidenen Eindruck und bedankte sich herzlich. Statt aber am 16. den Dienst anzutreten, kamen ihre Sachen erst 8 Tage später, und es hieß, sie selbst habe eine falsche Bahn benutzt. Endlich erschien sie am 27. und sagte, sie hätte an einem Magenübel gelitten, während Justizrat Feust mir geschrieben hatte, sie sei vor Freude krank. Schon am Tage, nachdem sie eintrat, wurde das Fehlen von Lebensmitteln bemerkt, obwohl sie erklärt hatte, sie dürfe gar nichts essen. Eines Tages kam sie vom Dr. Decker zurück und erklärte, sie dürfe jetzt wieder alles essen, solle viel Bier trinken und Saures essen. Dabei war sie 6 Stunden weg gewesen und roch nach Schnaps. Als Entschuldigung gab sie an, der Doktor habe ihr etwas eingegeben, was so sauer gerochen habe. Auf der Straße habe sie sich übergeben müssen, da sei ein Schutzmann zu ihr herangetreten und habe gesagt: »Fräulein, führen Sie sich doch anständig auf.« Sie habe geantwortet: »Ich bin ja die Minna Wagner.« Da habe der Schutzmann nichts weiter gesagt. Meine Frau telefonierte dann an den Doktor Decker und erfuhr, dass alles nicht wahr sei. An demselben Tage hatten wir eine Gesellschaft. Schon bei der Zubereitung der Speisen bemerkte meine Frau im Spinat und im Gelee Fingerspuren. Die Wagner wurde deshalb früh zu Bett geschickt, hatte aber vorher noch Streit mit der Köchin. Nach der Gesellschaft schloss ich alle Gashähne und untersuchte selbst noch einmal überall, ob das Gas auch wirklich abgedreht sei. Als ich schon halb im Schlaf lag, nach etwa einer halben Stunde, weckte mich meine Frau mit dem Bemerken, dass es stark nach Gas rieche. Als ich in die Küche trat, roch ich nicht nur das Gas, sondern hörte es auch ausströmen. Ich weckte die Köchin. Den Gasometerschlüssel musste ich erst lange suchen, so dass ich den Eindruck hatte, als ob er versteckt sei. Am nächsten Morgen, als ich die Gashähne wieder öffnete, leuchtete, wie ich durch eine Glasscheibe sofort bemerkte, die Flamme im Zimmer der Wagner, die einen Selbstzünder hatte, hell auf. Meine Frau und ich beschlossen deshalb, schon nach einer Woche und einem Tage uns der Minna Wagner ohne Aufsehen zu entledigen. Vorsitzender: Wurden der Wagner nicht Vorhaltungen gemacht? Zeuge: Von uns nicht, aber von der Köchin. Die Wagner entgegnete, dergleichen könne wohl auch von selbst vorkommen und sei auch im Krankenhause vorgekommen. Sie könne einen Eid leisten, dass sie nichts angerührt habe. Die Köchin, die schon jahrelang bei uns ist, ist außerordentlich zuverlässig. Verteidiger: Wie charakterisieren Sie die Wagner? Zeuge: Ich hielt die Wagner für eine boshafte Närrin. Ich traute ihr nach meinen Erfahrungen durchaus zu, dass sie selbst die Salzsäure in den Kaffee getan hatte. Der praktische Arzt Dr. Decker, München, bekundete als Zeuge, er habe Minna Wagner nach der ersten Schwurgerichtsverhandlung 23 Monate lang behandelt. Das fortwährende Erbrechen habe schließlich in ihm den Verdacht erweckt, als ob die Wagner vor den anderen Kranken mit ihrer Krankheit paradieren wollte. Durch die Magenausspülungen sei mehrfach festgestellt worden, dass sie Speisen entgegen den ärztlichen Verordnungen genossen habe. Trotzdem leugnete sie es. Am 31. Januar 1905 ist sie an einer Eiterung im Unterleib gestorben. Was meine Beobachtungen über den Charakter der Minna Wagner anbetrifft, so war mir von Anfang an ihr scheuer Blick, ihr hinterlistiges und tückisches Wesen durchaus unsympathisch. Aber ich war damals viel zu fest davon überzeugt, dass sie das unschuldige Opfer einer verbrecherischen Tat war, als dass ich diesem ersten äußeren Eindruck besonderen Wert beigelegt hätte. Erst die Kenntnis des wahren Charakters der Wagner zwang mich zu einer anderen Annahme. Im Krankenhaus gab sie in der ersten Zeit zu klagen keinen Anlass. Erst später lernte ich ihre große Lügenhaftigkeit kennen. Ich merkte, dass sie Alkoholikerin war, die Verordnungen nicht beachtete und es ihr darauf ankam, nicht gesund zu werden. Als sie mir die Geschichte erzählte, dass ein Schutzmann sie auf der Straße wegen ihres Brechens angehalten hätte, wandte ich mich an den Polizeipräsidenten und ließ durch ihn die gesamte Schutzmannschaft befragen. Keinem Beamten war von einem solchen Vorfalle etwas bekannt. Mit dem Nachweis ihrer Lügenhaftigkeit tauchte in mir der Gedanke auf, ob sie nicht auch vor Gericht einen Meineid geleistet hätte. Als ich nun die Vorfälle bei Lippmann erfuhr, das Öffnen der Gashähne und die Petroleumaffäre, da war mir das letzte Glied der Beweiskette geschlossen, dass Minna Wagner eine ganz andere sei, als sie in der vorigen Verhandlung erschienen war. Deshalb habe ich am 19. Dezember 1904 unter Darstellung aller dieser Umstände dem Staatsanwalt persönlich den Antrag auf Einleitung des Wiederaufnahmeverfahrens unterbreitet. Als nächster Zeuge erschien Pater Burkhardt. Über das, was die Wagner ihm in der Beichte gesagt habe, verweigere er unter Berufung auf den Schutz des Beichtgeheimnisses die Aussage, aber auch alles andere, was er mit der Verstorbenen gesprochen habe, falle in den Rahmen des Vertrauens. Er sei nach einer Gerichtsentscheidung nicht gezwungen, darüber nähere Bekundungen zu machen. Staatsanwalt und Verteidiger verzichteten hierauf auf die weitere Vernehmung des Zeugen. Oberinspektor Georg Zapf, Pasing bei München. Er kenne die Angeklagte seit 40 Jahren. Sie sei stets gutmütig, wohltätig und opferwillig gewesen. Eine weitere Zeugin war Dienstmädchen Meier. Sie sei Dienstmädchen im Maximilianstift gewesen. An dem vielen Verdruss, den es im Stift gegeben, haben die Stiftsdamen selbst Schuld gehabt. Die Stiftsdamen haben alle Bemühungen der Oberin mit Undank gelohnt. Vorsitzender: Wie kommt es, dass Sie das in der vorigen Verhandlung nicht gesagt haben? Zeugin: Als ich bei dem Herrn Untersuchungsrichter vernommen wurde, sagte mir dieser, Sie können der Häusler als Zeugin doch nicht helfen, die ist so gut wie überführt. Ich habe deshalb nicht erst viel in der vorigen Verhandlung gesagt. große anhaltende Bewegung und Ausrufe des Erstaunens im Zuhörerraum. Im ferneren Verlauf der Verhandlung kam zur Sprache, dass das Maximilianstift Drachenburg, auch Eulenburg im Volksmunde hieß. Sodann bekundeten mehrere Zeugen, dass die Wagner viel getrunken habe, ein halbes Maß habe sie in 1 bis 2 Zügen geleert. Auf Vorhaltungen, die ihr wegen des reichlichen Alkoholgenusses gemacht wurden, habe sie erwidert, sie könne alles vertragen, denn Dr. Decker habe ihr bei der Operation eine Schweinsschwarte in den Magen genäht. Ferner wurden einzelne Vorfälle erzählt, aus denen hervorging, dass die Wagner andere Leute ohne Grund ins Gerede brachte, es aber bestritt, wenn sie deswegen zur Rede gestellt wurde. Wegen ihrer Neugier und Klatschsucht gab man ihr in Schönau bei Berchtesgaden, wo sie nach dem ersten Prozess in dem Hotel von Zeller beschäftigt war, den Beinamen Spitzel und Hausreporter. Eine Zeugin, die kommissarisch vernommen worden war, hatte bekundet, die Wagner habe ihr einmal erzählt, im Krankenhaus habe sie bemerkt, dass der Arzt mit einer Schwester nähere Beziehungen habe. Sie habe deshalb lauschen wollen, ob die beiden geschlechtlich miteinander verkehren. Sie habe den Kopf zwischen 2 Latten gesteckt, dann aber beim Lauschen den Kopf nicht mehr herausbekommen, so dass man ihr zur Hilfe kommen musste. Als dann wurde erwähnt, dass die Wagner sich in einen Burschen, den Läusel, verliebt und versucht habe, ihn einem anderen Mädchen abspenstig zu machen. Gerichtsdiener Ludwig Fetzer, Oheim der Minna Wagner, bekundete, seine Nichte sei ein fleißiges, tüchtiges und ordentliches Mädchen gewesen. Es kamen zwar hie und da Klagen von einer Dienstherrschaft, aber das sei ja immer so bei jungen Mädchen. Dagegen habe er sich über seine Nichte geärgert, als sie zum Katholizismus übertrat. Vorsitzender: Sie sollen davon gar nichts gewusst haben. Zeuge: Ich habe keine Silbe davon gewusst. Ich kam eines Tages ins Franz-Josef-Stift, da sagte mir die Oberin, der Übertritt sei schon vollzogen, meine Nichte eigne sich wie kaum eine andere für eine Schwester, und Gott habe es so gewollt. Auf dem Korridor kam mir meine Nichte entgegen und rief mir zu, »Onkel, ich bin schon katholisch geworden.« Ich antwortete ganz bestürzt, »Mädel, dann schieße ich dich tot.« Vorsitzender: Ihre Nichte hat verschiedenen Leuten erzählt, sie hätten vor der Bonifatiuskirche auf sie geschossen und wären deshalb zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Zeuge: Das habe ich auch in der Zeitung gelesen. Ich weiß natürlich nichts davon, denn auf eine solche Schießerei stehen doch ganz andere Strafen wie 200 Mark Geldstrafe. Über die Häusler hat mir meine Nichte mehrfach geklagt. Als ich sie im Krankenhaus besuchte, äußerte sie den bestimmten Verdacht, dass die Häusler ihr Salzsäure in den Kaffee getan habe. Über die Behandlung im Krankenhause führte meine Nichte ebenfalls lebhafte Klage. Sie sei wie eine Selbstmörderin behandelt worden. Der Medizinalrat habe ihr gesagt, wie sie nur annehmen könne, dass eine Oberin so etwas tun werde. Dagegen war sie über die Behandlung bei Dr. Decker voll des Lobes. Vor der Operation ging ich zu Dr. Decker und fragte, ob er Gewähr dafür bieten könne, dass die Operation gelingen werde. Dr. Decker wies mich barsch ab. Ich habe deshalb meiner Nichte geraten, sich nicht operieren zu lassen. Bei der Rückkehr von Berchtesgaden war meine Nichte bis ins Herz hinein verdorben. Sie trank von da ab und äußerte sich despektierlich auch über mich. Sie sprach von Heiratsabsichten auf einen gewissen Läusel, in den sie verliebt war. Sie klagte in der letzten Zeit über brennendes Durstgefühl. Sie habe Hunger wie ein Wolf, und wenn sie gegessen habe, müsse sie sich sofort erbrechen. Dr. Decker: Fetzer ist mir in höchst arroganter Weise gegenübergetreten. Sein Auftreten war höchst ungezogen. Er roch auch nach Schnaps, das veranlasste mich, ihm die Tür zu weisen. Fetzer: Ich habe noch nie Schnaps getrunken, wenn ich auch früher bei der Gendarmerie war. Frau Fetzer, Ehefrau des Vorzeugen: Meine Nichte kam schon vor dem Vorfall zu mir und klagte weinend, die Häusler sei so böse zu ihr, sie könne es bei ihr nicht aushalten. Staatsanwalt: War das lange vor dem Vorfall? Zeugin: Mindestens 3 Monate früher. Als ich daran nach dem Krankenhaus kam, sagte die Wagner. »Tante, glaubst du mir nun, dass die Häusler so bös ist? Hätte ich den Kaffee ganz ausgetrunken, so wäre ich gestorben. Es würde dann heißen, die hat sich gewiss wegen einer Liebschaft das Leben genommen. Aber wer weiß, ob man mir glaubt, ich bin ja nur ein Dienstbote.« Die Minna war immer ein braves und ordentliches Mädchen und schickte ihrer Mutter Geld, wenn sie etwas gespart hatte. Dienstmädchen Skoff. Sie wisse bestimmt, dass sie selbst den Kaffee in das leere Fläschchen hineingeschüttet habe. Die Schwarz sei heraufgekommen und habe im Namen der Oberin den Kaffee gefordert, die Wagner habe ihn aber nicht hergegeben. Vorsitzender. Wie lange waren Sie noch oben? Zeugin. Etwa eine Viertelstunde. Vorsitzender. Ist in dieser Zeit die Angeklagte hinaufgekommen? Zeugin. Nein, in der Zeit nicht. Das muss später gewesen sein. Als letzter Zeuge wurde Buchhalter Hofmeister, der beim Rechtsanwalt Dr. von Panwitz in Stellung war, vernommen. Er bekundete, dass die Angeklagte, nachdem sie aus dem Zuchthause entlassen sei, bei ihm wohne. Sie benehme sich durchaus ruhig, sei wahrheitsliebend und zuverlässig. Angeklagte von Häusler, weinend: »Durch die große Güte des Herrn!« Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. von Panwitz: »Bitte lassen Sie das, das gehört nicht hierher.« Es wurde darauf zur Vernehmung der Sachverständigen geschritten. Landgerichtsarzt, Medizinalrat, Professor Dr. Hofmann, München: Aus dem Umstande, dass die hintere Magenwand bei der Wagner keine Verätzung gezeigt habe, könne nicht der Schluss gezogen werden, dass sie keine Salzsäure geschluckt habe. Es sei auch Blut in dem Erbrochenen gewesen. Das sei ein Charakteristikum der Salzsäurevergiftung. Im Ganzen habe die Wagner 2 Gramm Salzsäure eingenommen, die in 20 Gramm Milchkaffee enthalten waren. Bei einem gesunden Menschen könnte das höchstens Leibschmerzen verursachen. Die Wagner habe die Wirkung aber schärfer verspürt, weil sie schon vorher magenkrank war. Dr. Med. Decker, München: 2 Gramm Salzsäure sind verschwindend gegenüber den Speisemengen im Magen. Die Obduktion hat hierfür gar keinen Anhalt gegeben. Professor Dr. Hofmann bezeichnete es als möglich, dass bei der Operation Entzündungsstoffe in die Bauchhöhle gelangt seien. Sodann folgte das Gutachten des sachverständigen Professors Dr. Kreppelin, Direktors der Psychiatrischen Universitätsklinik in München. Dieser betonte ganz besonders den Mangel an Wahrheitsliebe der Wagner. In Verbindung mit ihrer Unwahrhaftigkeit wird man auch eine Neigung zur Übertreibung ihrer Krankheitserscheinungen annehmen müssen. Die Wagner war nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes geisteskrank, sondern sie gehörte dem großen Zwischengebiet zwischen geistiger Gesundheit und geistiger Krankheit an, das unter den Begriff Minderwertigkeit fällt. Man kann bei Beantwortung der Frage, ob die Wagner fähig war, auch subjektiv Unwahres auszusagen, also einen wissentlichen Meineid zu leisten, zu einer Bejahung kommen, wenn man ihre psychopathische Minderwertigkeit in Betracht zieht, die ihr ein Zurück von dem einmal betretenen Wege wohl unmöglich machte. Professor Dr. Aschaffenburg, Köln, trat dem Gutachten des Professors Dr. Kräpelin vollständig bei. Professor Dr. Freiherr von Schrenk-Notzing, München: Er könne die Frage, ob Hysterische die Neigung haben, aus Rachsucht sich selbst Schaden zuzufügen, um andere zu belasten, ebenfalls bejahen. Er könne eine ganze Reihe derartiger Fälle aus seiner Praxis anführen. In ähnlicher Weise äußerte sich Professor Dr. Gudden, München. Professor Dr. Hofmann suchte hierauf, das Gutachten zu rechtfertigen, das die Ärzte in der ersten Verhandlung erstattet haben, aufgrund dessen die Wagner damals durchaus glaubwürdig befunden wurde. Ich und Dr. Holterbach haben die Wagner während der vorigen Schwurgerichtsverhandlung beobachtet und nach jeder Sitzung ihren Geisteszustand untersucht. Ich sagte, ich hätte nicht eine Spur von Geistesstörung gefunden. Aufgrund der Zeugenvernehmung, der Nachforschungen nach ihrem Vorleben, der Gutachten und des Fehlens erblicher Belastung habe ich das Vorliegen von Hysterie verneint. Ich schloss damals, meiner Ansicht nach liege kein Grund vor, an der geistigen Integrität der Wagner zu zweifeln. Ich bemerke, dass ich heute mein früheres Gutachten nicht im vollen Umfange aufrechterhalten kann. denn in dieser Verhandlung sind neue Tatsachen hervorgetreten, die mich nötigen, mein Gutachten an einzelnen Punkten zu ändern. Der Sachverständige ging alsdann auf die einzelnen Momente der Hysterie ein. Bezüglich des Erbrechens bestritt er, dass es simuliert oder hysterischen Ursprungs gewesen sei. Es entspann sich eine längere Auseinandersetzung zwischen den Sachverständigen, in der die anderen Sachverständigen entgegen dem Gutachten Dr. Hofmanns entschieden daran festhielten, dass die Wagner stark hysterisch gewesen sei. Nach Verlesung derselben Schuldfrage wie in voriger Verhandlung wurde noch die Unterfrage zugefügt, ob ein Versuch vorliegt. Es begannen darauf die Plädoyers. Staatsanwalt Dr. Held gelangte zu dem Ergebnis, dass die Anklage nicht aufrechterhalten werden könne. Zwar habe sich ein Urteil als richtig erwiesen, die Angeklagte war jähzornig, rücksichtslos und gefühllos. Es lag also im Charakter der Angeklagten, ihr die Tat zuzutrauen. Indessen einige der gravierendsten Punkte des Indizienbeweises seien erschüttert. Namentlich sei erwiesen, dass die Wagner schwer hysterisch war. Wenn er, Staatsanwalt, nach alledem die Anklage auch nicht mehr aufrechterhalten könne, so sei er andererseits doch nicht gerade von der Unschuld der Angeklagten überzeugt. Er stelle die Entscheidung den Geschworenen anheim. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz trat mit großer Entschiedenheit für die Freisprechung ein. Ganz besonders griff der Verteidiger die Gutachten an, die von den medizinischen Sachverständigen in der ersten Verhandlung erstattet worden seien. Diese haben in der Hauptsache die ungerechte Verurteilung der Angeklagten verursacht. Die Angeklagte beteuerte nochmals unter Tränen, dass sie vollständig unschuldig sei. Nach nur kurzer Beratung verneinten die Geschworenen die Schuldfragen. Der Vorsitzende verkündete darauf: Im Namen des Königs von Bayern hat der Gerichtshof entsprechend dem Wahrspruch der Geschworenen dahin erkannt, dass die Angeklagte, Stiftsoberin Elise von Häusler, freizusprechen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse aufzuerlegen seien. Das Urteil wurde vom Publikum mit lautem Beifall aufgenommen. Die Angeklagte wurde von allen Seiten beglückwünscht und bei ihrem Austritt aus dem Justizpalast von der dort postierten zahlreichen Menschenmenge mit stürmischen Hochrufen empfangen. Ende von Abschnitt 40. Gelesen von Eva K.